sei uns irgendwann und wo nahe erliegen, dass wir von uns ein Wir geschenkt kriegen. Nur wie, wann und wo, wer wollt schon drüber reden? Aber es war größer als wir. Es ziehen die Tage entlang einer guten Geschichte und dann endet alles, wie es begann. Endet alles. Alles.